Die zweite große Teufelsszene aus dem Donaueschinger Spiel handelt vom Selbstmord des Judas und seiner Höllenfahrt. Gerade an dieser Szene zeigt es sich, wie theatergerecht die Inszenatoren des Mittelalters gedacht haben. Heißt es doch in der Regieanweisung: Hier soll für Judas ein Baum oder eine Leiter vorbereitet sein und sein Seil soll bis zur Hölle hingespannt sein, das über Rollen und Scheiben läuft. Vor Judas geht der Teufel die Leiter hinauf und zieht ihn am Strick nach sich. Judas aber spricht mit kläglicher Stimme: O weh des Tags und auch der Stund, da mir des Geldes Wert ward kund. O weh, dass ich für zeitlich gut verraten das unschuldig Blut. O weh, Not über alle Not, dass ich verkauft hab an den Tod Jesus, den treuen Herrn mein. Darum muss ich des Teufels sein. O Jesus, Meister und Herr, hätt ich befolge deine Lehr, so wär es dazu gekommen nicht. Komm, Teufel, mit meinem Zittern ist Schluss. Ich will mich selbst zu Tode henken und dir hier Leib und Seele schenken. Komm, rasch, hilf mir der Marter ab, da ich so übel gesündigt hab, denn hier ist keine Erlösung mehr. Zeitlich gut, du tust mir weh. Nach diesen Worten legt Beelzebub dem Judas den Strick an, befestigt ihn am Haken und setzt sich hinter ihn auf einen Balken. Dann spricht er: Judas, lieber Geselle mein, dir ist bereitet die höllische Pein bei Luzifer, dem Fürsten und Herrn. Wir werden dichs Geld zählen lehren. Ich folge deinem Begehren schon, will dich zu einem Gesellenhahn. Wohlher, wir ziehen dich hinan. An dieser Stelle folgt eine Regieanweisung, die erkennen lässt, wie bildhaft man im Mittelalter Theater zu spielen wusste. Judas soll einen schwarzen Vogel und etwas Gedärm vorn im Hemd haben. Dies soll ihm der Teufel Beelzebub aufreißen, dass alles herausfällt. Dann fahren sie beide am Seilzug zur Hölle.